Ich lag neben dem Bett auf dem Fußboden. Durch den Fenstervorhang sickerte grau der Morgen. Ich hob die Hand vor die Augen. Der Ring war weg. Also war es doch ein böser Traum gewesen. Nur konnte ich nicht ausmachen, an welchem Punkt des Abends er angefangen hatte. Der Besuch Gramers war bestimmt wahr gewesen. Ich sprang auf und sah im Schrank nach. Meine Klamotten waren beiseite geschoben. Er hatte also tatsächlich dort gesteckt. Auf dem Boden lag etwas Weißes. Ein Brief. Ich hob ihn auf. Der Umschlag trug keine Anschrift und enthielt nur ein maschinenbeschriebenes Blatt, ohne Datum und ohne Briefkopf. Wenn du von Entführung, Folter oder welcher Quälerei auch immer träumst, und das deutlich und in Farbe, so bedeutet das, dass man dich einem Test mit Rauschmitteln unterzogen hat. Es geht darum, erste Aufschlüsse zu erhalten, wie du auf bestimmte, geschmacklose und geruchlose Mittel reagierst. Wir haben keine Gewissheit, ob du nicht schon leichte Dosen erhalten hast. Der einzige Mensch, dem du dich außer mir anvertrauen kannst, ist dein Arzt. Die Schnecke. Diese Unterschrift wies darauf hin, dass die Nachricht von Gramer stammte. Sie konnte Wahrheit so gut wie Lüge enthalten. Ich suchte mir genau zu vergegenwärtigen, was Shapiro und was Gramer gesagt hatten. Beide stimmten darin überein, dass das gesamte Mondprojekt gescheitert war. Aber sie gingen in dem auseinander, wozu sie mich zu bereden suchten. Der Professor wollte, dass ich mich untersuchen ließ. Gramer riet mir zum Warten. Ich weiß nicht, worauf. Shapiro repräsentierte, jedenfalls nach eigener Aussage, die Lunar Agency. Gramer hatte über seine Brötchengeber nichts verlauten lassen. Warum aber hatte er mich nicht gleich vor Narkotika gewarnt, sondern lediglich den Brief hinterlassen? Sollte noch eine andere, dritte Seite im Spiele sein? Beide hatten mir viel erzählt, aber ich hatte nicht erfahren, warum das, was in meinem rechten Gehirn steckte, eigentlich so wichtig war. Vielleicht hatte ich etwas geschluckt, was die arme, beinahe stumme Hälfte meines Kopfes so eingeschläfert hatte, dass sie sich nicht melden konnte. Aber von welchem Zeitpunkt an? Nehmen wir an, seit dem Vortage. Zu welchem Zweck? Es sah ganz so aus, als ob alle die Jagd auf Tichy machten, selber nicht wussten, wie es weitergehen sollte, und daher auf Zeit spielten. Ich war in diesem Spiel eine Karte von unbekannter Schlagkraft, vielleicht ein Ass, vielleicht auch nur eine Lusche. Eine Seite suchte die andere daran zu hindern, herauszufinden, wie es sich mit mir verhielt. Sollte man meine rechte Halbkugel eingeschläfert haben, damit ich mich nicht mit mir selber verständigen konnte? Das jedenfalls ließ ich sogleich nachprüfen. Ich nahm die linke Hand in die rechte und befragte sie in der bereits bekannten Weise. »Wie geht es dir?« fragte ich mit den Fingern. Daumen und kleiner Finger zuckten kaum merklich. »Hallo, hörst du mich?« signalisierte ich. Der Ringfinger legte sich auf die Daumenkuppe und bildete mit dieser einen Kreis. »Grüß dich«, bedeutete das. »Ja, ja, schon gut. Grüß dich, aber wie geht es dir?« »Lass mich in Ruhe.« »Willst du wohl sofort sagen, wie es dir geht? Versteh doch, wir sitzen in einem Boot.« »Ich habe Kopfschmerzen.« »Tatsache.« In diesem Moment merkte ich, dass auch mir der Schädel brummte. Ich war auf neurologischem Gebiet inzwischen belesen genug, um zu wissen, dass ich in emotionaler Hinsicht nicht halbiert war, denn Sitz der Affekte ist das von der Kalotomie unversehrte Zwischenhirn. Auch mir tut der Kopf weh. Uns tut er weh. Verstehst du? Nein. Wieso nein? Ebenso. Ich kam von diesem schweigenden Dialog ins Schwitzen, wollte aber nicht locker lassen, um herauszukriegen, was nun möglich war. Plötzlich erleuchtete mich ein ganz neuer Gedanke. Die Gestensprache der Taubstummen verlangte große Fingerfertigkeit, aber ich beherrschte doch seit undenklichen Zeiten das Morsealphabet. Ich öffnete also meine linke und zeichnete ihr mit dem Zeigefinger der rechten Punkte und Striche auf den Handteller. Als erstes die Buchstaben SOS, Save Our Souls. Die linke ließ sich das einige Zeit gefallen. Dann ballte sie sich zur Faust und versetzte mir einen Schlag, dass ich in die Höhe fuhr. Schon hielt ich den Versuch für gescheitert, als sie den Finger ausstreckte und mir Punkte und Striche auf die rechte Wange zeichnete. Ja. So wahr ich lebe, sie gab Antwort. Sie morste zurück. »Kitzel nicht, sonst gibt es Schläge.« Das war der erste Satz, den ich von ihr zu hören oder vielmehr zu fühlen bekam. Reglos wie eine Statue saß ich auf der Bettkante, denn es folgten weitere Zeichen. »Trottel!« »Wer? Ich? Jawohl. So hätte es von Anfang an gehen müssen.« »Und du hast nichts davon verlauten lassen. 100 Mal, du Idiot, du hast es nicht gemerkt.« Wirklich erinnerte ich mich jetzt, dass sie mich schon dutzende Male auf verschiedene Weise gekratzt hatte, aber mir war nie in meine Gehirnhälfte gekommen, das könnten Morsezeichen sein. »Du lieber Himmel«, kratzte ich auf die Hand, »du kannst also sprechen. Besser als du.« »Dann sprich. Du rettest mich, das heißt uns.« Ich weiß nicht, wer in Übung kam, jedenfalls lief die stumme Zwiesprache immer schneller. »Was ist auf dem Mond passiert?« »Woran erinnerst du dich denn?« Diese jähe Umkehrung der Situation verblüffte mich. »Weißt du das nicht?« »Ich weiß, dass du etwas geschrieben und in einem Konservenglas vergraben hast. Stimmt's?« »Ja.« »Hast du die Wahrheit geschrieben?« »Ja.« »Das, was ich noch wusste.« »Und es wurde sofort ausgegraben. Bestimmt von dem Ersten.« »Von Shapiro?« »Namen kann ich mir nicht merken. Der nach dem Mond geguckt hat.« »Verstehst du, wenn ganz normal gesprochen wird?« »Schwach. Am ehesten noch Französisch.« Nach diesem Französisch wollte ich mich lieber nicht näher erkundigen. »Nur Morsezeichen?« »Am besten.« »Dann sprich. Du wirst es aufschreiben, und dann wird es wieder geklaut.« »Ich schreibe nichts auf. Ehrenwort.« »Meinetwegen. Du weißt etwas, und ich weiß etwas. Rede du zuerst.« »Hast du es nicht gelesen?« »Ich kann nicht lesen.« »Gut. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ich suchte Kontakt mit Vivitch zu bekommen, nachdem ich mich aus diesen unterirdischen Trümmern im japanischen Sektor herausgebunden hatte, aber es gelang nicht. Jedenfalls erinnere ich mich dessen nicht. Ich weiß nur, dass ich nachher selber gelandet bin. Manchmal glaube ich, ich wollte dem Sendling etwas wegnehmen, denn dieser war irgendwo hineingeraten oder hatte etwas gefunden. Ich weiß nicht einmal, welcher Sendling es gewesen ist. Der Molekulare wohl nicht. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Der aus Pulver? Ja, bestätigte ich und setzte vorsichtig hinzu, aber sicher weißt du, sag erst alles, was du weißt, gab sie zurück. Du sagtest, es scheine dir manchmal so. Wie scheint es dir sonst? Dass dort überhaupt kein Sendling war oder dass er zwar da war, ich ihn aber nicht suchte, weil... Weil was? Ich zögerte. Sollte ich bekennen, dass das, woran ich mich zuweilen erinnerte, wie ein unwahrscheinlicher Traum war, den Worte nicht zu fassen vermochten und der nur einen ungewöhnlichen Sinneseindruck hinterließ? Ich weiß nicht, was du denkst, fühlte ich die Tastzeichen. Aber ich weiß, dass du etwas im Schilde führst. Ich spüre es. Warum sollte ich? Darum. Die Intuition bin ich. Rede. Was erscheint dir sonst? Ich habe dann den Eindruck, als sei ich auf eine Aufforderung hingelandet. Ich weiß aber nicht, wer sie an mich gerichtet hat. Was hast du ins Protokoll geschrieben? Darüber nichts. Sie hatten aber die Kontrolle. Sie haben die Aufzeichnungen. Sie wissen, ob du vom Mond eine Aufforderung erhalten hast oder nicht. Sie konnten alles mithören. Die Agentur weiß es. Ich weiß nicht, was die Agentur weiß. Mit eigenen Augen habe ich Mitschnitte der Zentrale nicht gesehen, weder in Ton noch in Bild, nichts. Das weißt du doch. Ja. Und noch etwas weiß ich. Was? Du hast diesen Pulverförmigen verloren. Den Dispersanten? Natürlich habe ich ihn verloren, sonst wäre ich nachher nicht in den Raumanzug gestiegen und Dummkopf, du hast ihn anders verloren. Wie denn? Hat er sich aufgelöst? Nein, er ist gekapert worden. Von wem? Ich weiß nicht. Vom Mond, von etwas oder jemandem. Er hat sich dort verwandelt, von selbst. Von Bord aus war es zu sehen. Ich habe es gesehen? Ja, aber du hattest keine Kontrolle mehr über ihn. Wer hat ihn denn gesteuert? Ich weiß nicht. Vom Raumschiff war er abgekoppelt. hat sich aber weiterhin verwandelt in diese verschiedenen Programme. Das kann nicht sein. Doch. Mehr weiß ich nicht. Dann erst wieder unten auf dem Mond. Ich bin dort gewesen. Das heißt, du und ich, gemeinsam. Dann ist Tichy umgefallen. Was sagst du da? Er ist umgefallen. Das muss die Kalotomie gewesen sein. Bei mir ist an dieser Stelle ein Loch. Dann war ich wieder an Bord. Du packtest den Raumanzug in den Container und der Sand rieselte. Sollte ich gelandet sein, um zu sehen, was mit diesem molekularen Sendling passierte? Ich weiß nicht, vielleicht. Bei mir ist da ein Loch. Dazu diente die Kalotomie. Sie war vorsätzlich? Ja, ganz bestimmt. Damit du wiederkommst und nicht wiederkommst. Das haben mir Shapiro und wohl auch Gramer ebenfalls gesagt. Nur nicht so direkt. Das ist ein Spiel. Sie wissen einiges. Anderes fehlt ihnen. Auch sie haben sicherlich irgendwo Löcher. Warte mal. Warum bin ich umgefallen? Wegen der Kalotomie, du Dummkopf. Das Bewusstsein war weg. Wie soll man da nicht umfallen? Und der Sand? Dieser Staub? Woher kam der? Ich weiß nicht. Nichts weiß ich. Darauf schwieg ich lange. Es ging auf 8 Uhr. Draußen war es hell. Aber ich sah nichts. So fieberhaft dachte ich nach. Das Mondprojekt war in Trümmer gegangen? In diesem Schutt spielten sich nicht nur sinnlose Kämpfe und Umtriebe ab, hier bahnte sich zugleich etwas an, was auf Erden niemand vorhergesehen und schon gar nicht programmiert hatte. Das aber, was da im Entstehen war, sollte den Sendling von Lex geknackt oder vielmehr unter Kontrolle genommen haben? Ich erinnerte mich daran nicht, konnte mich offenbar wegen der Kalotomie nicht erinnern. Der gekidnappte Sendling musste mich auf den Mond gelockt haben, entweder in böser oder in anderer Absicht. In böser Absicht? Um mein Gedächtnis auszulöschen? Was hätte er davon gehabt? Wahrscheinlich nichts. Oder hatte er mir etwas geben wollen? Hätte er mir nur eine Mitteilung machen wollen, wäre meine Landung unnötig gewesen. Nehmen wir an, er habe mir diesen Staub gegeben. Etwas oder jemand habe aber nicht gewollt, dass diese Operation gelingt und durch die Durchtrennung des Balkens mein Gehirn versehrt. Dann hatte, sollte es sich so verhalten haben, das, was den Dispersanten lenkte, mich gerettet. Oder war es weniger um die Rettung Tichys gegangen, sondern darum, dass eine Botschaft auf die Erde gelangte, eben jener feinkörnige, schwere Staub? Nein, allein als Information konnte er nicht gedient haben. Er war etwas Materielles, Handfestes, das ich mit mir nehmen sollte. Ja, so fügte sich ein Teil des Rätsels zu einem größeren Ganzen, das dennoch nicht völlig plausibel wurde. Deshalb teilte ich diese Hypothese möglichst rasch meiner zweiten Hälfte mit. »Das kann schon sein«, antwortete sie endlich. »Diesen Staub haben Sie jetzt hier, aber das genügt Ihnen nicht.« Daher diese Überfälle, Rettungen, Überredungsversuche, Besuche und Albträume? Danach sieht es aus. Du sollst dich, das heißt mich, ihren Untersuchungen ausliefern. Aber sie erfahren doch nichts, wenn du nicht mehr weißt, als du sagst. Wohl nicht. Wenn aber dort etwas so Mächtiges entstanden ist, das den dispergierten Sendling in seine Gewalt bringen konnte, so musste es doch auch imstande sein, direkt in Verbindung zur Erde zu treten. Mit der Agentur, der Leitzentrale, mit wem immer es wollte. Zumindest aber mit den Leuten, die die Agentur entsandte, nachdem ich zurück war. Keine Ahnung. Wo sind die Neuen gelandet? Das weiß ich nicht. Jedenfalls sieht es aus, als gäbe es widersprüchliche Interessen, sowohl hier als auch dort. Was kann dort aus diesem Krebs, diesen Zerfallserscheinungen durch diese Orthogenese, wie Gramer es nannte, entstanden sein? Ein System? Eine Ordnung? Eine elektronische Selbstorganisation? Aber warum? Zu welchem Zweck? Wenn etwas entstanden ist, dann ohne jeden Zweck. Genau wie das Leben auf der Erde. Die Elektroniken haben sich gegenseitig aufgefressen. Die Programme sind ausgeflippt. Die einen drehen sich im Kreis, andere sind zusammengebrochen, Wieder andere sind ins Niemandsland eingedrungen und veranstalten Spiegelerscheinungen und Fata Morganen. Möglich, möglich. Ich kann mir das jedenfalls vorstellen. Falls überhaupt ein derart kompletter Zerfall eingetreten ist und daraus Photobakterien oder Viren aus integrierten Schaltkreisen entstehen konnten, so gewiss nicht überall. Höchstens an einem bestimmten Ort, infolge eines ungewöhnlichen Zusammentreffens mehrerer Zufälle. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das Entstandene sich auf seine Weise auszubreiten begann. Aber dass daraus ein Jemand werden konnte, nein. Das wäre reine Faselei. Ein Geist aus Teilchen konnte dort nicht zur Welt kommen. Ein Verstand? Auf dem Mond? Aus dieser zertrümmerten Elektronik? Nein. Das ist reine Fantasie. Wer hat dann also den molekularen Sendling in seine Gewalt gebracht? Du bist sicher, dass so etwas passiert ist? Indizien zufolge. Nach dem Verlassen des japanischen Trümmerhaufens hast du keinen Kontakt zu Basel bekommen, nicht wahr? Nein. Aber ich habe auch keine Ahnung, was danach vor sich ging. Ich wollte über den Bordcomputer Verbindung zu dem trojanischen Satelliten, um herauszufinden, ob die Zentrale mich über die Mikroben sehen konnte. Meine Rufe blieben unbeantwortet, also sind die Mikroben wohl wieder vernichtet worden. Und so weiß man in der Agentur nicht, was aus dem Sendling geworden ist. Man weiß nur, dass ich kurz darauf selber gelandet und zurückgekehrt bin. Der Rest ist nur Vermutung. Was meinst du? Ich habe, wie gesagt, nur Indizien. Der Einzige, der mehr wissen könnte, ist der Erfinder der Dispersanten. Wie heißt er? Lex. Er gehört aber zur Agentur. Er hatte diesen Sendling nicht geben wollen. Er hat die Entscheidung mir überlassen. Das ist auch ein Indiz. Glaubst du? Ja. Er hegte Befürchtungen. Was? Etwa, dass der Mond... Es gibt keine Technologie, die nicht zu knacken wäre. Das mag ihm Furcht bereitet haben. Und dann ist es passiert? Sicherlich, nur anders, als er vermutet hatte. Woher kannst du das wissen? Weil immer alles anders kommt, als man denkt. Ich weiß schon, sagte ich nach langwährendem Schweigen. Es war keine Machtübernahme, sondern eine Hybridisierung. Das dort Entstandene hat sich mit dem verbunden, was hier im Labor von Lex entstanden ist. Ja, das ist nicht auszuschließen. Eine dispergierte Elektronik hat sich in eine andere, ebenfalls zu Dispersion und vielfältiger Metamorphose fähige Elektronik eingeschaltet. Der molekulare Sendling hatte ja teilweise ein eigenes Gedächtnis. Die Programme der Verwandlungen. Genau wie Eiskristalle, die sich zu Millionen verschiedener Schneeflocken verbinden können. Zwar bildet sich jedes Mal eine Hexagonalsymmetrie, aber sie ist immer anders. Ja, ich hatte mit ihm Verbindung und war in gewissem Sinne immer er. Zugleich aber lieferte ich ihm nur die Impulse, wie er sich zu verwandeln hatte. Und er tat das an Ort und Stelle, von sich aus, auf und unter dem Mondboden. Besaß er Intelligenz? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Um ein Auto zu fahren, braucht man nicht zu wissen, wie es gebaut ist. Ich wusste, wie ich ihn zu steuern hatte, und ich bemerkte, was er bemerkte, wusste aber nichts von seiner Konstruktion. Falls er sich übrigens nicht als normaler Sendling, als hohle Hülle, sondern wie ein Roboter bewegen konnte, so weiß ich nichts davon. Aber Lex weiß es. Sicher. Ich möchte mich dennoch nicht an ihn wenden. Jedenfalls nicht direkt. Dann schreib ihm doch. Bist du verrückt geworden? Schreib so, dass nur er es versteht. Jeder Brief wird abgefangen. Auch das Telefon entfällt. Du lässt den Brief ohne Unterschrift. Und die Handschrift? Ich werde schreiben. Du diktierst mir die Buchstaben. Das bringt nur Krakeleien. Na und? Jetzt habe ich erstmal Hunger. Ich will zum Frühstück ein Omelett mit Konfitüre. Danach fassen wir den Brief ab. Und wer schickt ihn ab? Und wie? Das klären wir nach dem Frühstück. Der Brief erschien als eine von vornherein unlösbare Aufgabe. Die geringste Schwierigkeit war noch, dass ich die Privatanschrift von Lex nicht kannte. Ich musste so schreiben, dass er verstand, dass ich mich mit ihm treffen wollte außer ihm aber niemand dahinter kam. Sämtliche eingehende Post wurde von den besten Fachleuten untersucht. Sie alle mussten überlistet werden. Chiffren kamen gar nicht in Frage. Außerdem sah ich niemanden, dem ich auch nur das Abschicken des Briefes anvertrauen konnte. Vielleicht arbeitete Lex auch schon gar nicht mehr bei der Agentur. Und selbst wenn der Brief wie durch ein Wunder in seine Hände käme und er mit mir Kontakt aufzunehmen wünschte, würde er von ganzen Horden von Agenten und Geheimdiensten überwacht. Es sollte ja sogar Spezialsatelliten geben, die von einer stationären Erdumlaufbahn unablässig meinen Aufenthaltsort beobachteten. Zu Hose hatte ich gerade so viel Vertrauen wie zu Gramer. Auch an Tarantoga konnte ich mich nicht wenden. Ich traute ihm zwar wie mir selbst, wusste aber nicht, wie ich ihn von meinem oder unserem Plan unterrichten konnte, ohne die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Sicher zielte ohnehin auf jedes seiner Fenster ein ultraempfindliches Lasermikrofon, und wenn er im Supermarkt Cornflakes und Joghurt kaufte, war beides durchleuchtet, ehe er es vom Einkaufswagen in den Kofferraum gepackt hatte. Mir war beinahe schon alles egal. Und so fuhr ich gleich nach dem Frühstück in die Stadt, mit dem gleichen Autobus wie beim ersten Mal. Vor dem Eingang zum Warenhaus glänzte auf Ständern eine Masse bunter Postkarten. Ich sah sie mir an und fand eine, die die Vorsehung mir sandte. Auf rotem Grund ein großer goldener Käfig mit einer nahezu weißen Eule, um deren riesige Augen ein Kranz winziger Federn stand. Ich war nicht so versessen, diese Karte sofort zu ziehen, sondern wählte erst 8 andere, darunter eine mit einem Papagei. Dann nahm ich die mit der Eule, legte noch 2 andere dazu, kaufte die notwendigen Briefmarken und kehrte zu Fuß ins Sanatorium zurück. Die Sonne brannte. Nach dem einstündigen Marsch war mein Hemd durchgeschwitzt. Ich wechselte es, nachdem ich mich geduscht hatte, und machte mich unverzüglich daran, Grüße an Bekannte zu schreiben. An Tarantoga, die Brüder Sibylkes, Vivitch, die beiden Vettern Tarantogas. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Kein Wort über Agentur, Mission oder Mond. Nur Artigkeiten, unschuldige Erinnerungen und natürlich meine Anschrift. Warum auch nicht? Um auf nette Weise die Scherzhaftigkeit dieser Kartengrüße hervorzuheben, ergänzte ich das Bild auf der Vorderseite durch kleine malerische Zugaben. Die beiden für die Zwillinge bestimmten schwarz-weißen Pandabären bekamen Schnurrbärte und Krawatten. Den Kopf des Dackels, den Tarantoga bekommen sollte, versah ich mit einem Heiligenschein. Die Eule erhielt eine Brille, wie Lex sie trug. Und auf die Stange, an die sie sich klammerte, eine kleine Maus. Wie verhält sich eine Maus, zumal in Gegenwart einer Eule? Mäuschenstill. Lex war nicht nur ein Mann von Geistesschärfe. Sein Name wies im zweiten Teil, Gagliborg, eine Besonderheit auf, die weder auf eine englische noch deutsche, sondern eher eine slawische Abkunft hindeutete. Und so konnte er wissen, dass Tichy so viel wie der Stille heißt. Außerdem hatten wir miteinander in einem Käfig gesessen. Da ich allen anderen geschrieben hatte, dass ich sie gerne wiedersehen möchte, konnte ich dies unbesorgt auch ihn wissen lassen. Außerdem dankte ich ihm für die mir erwiesene Freundlichkeit und übermittelte in einem Postskriptum herzliche Grüße von Frau P. Psyllium. Plantago Psyllium ist der Pollen einer Pflanze, die eben diesen lateinischen Namen trägt, und sollten die Zensoren der Agentur in einem Lexikon nachschlagen, so würden sie erfahren, dass ein Abführmittel ganz ähnlich heißt. Ich bezweifelte, dass ihnen etwas über den Mondstaub bekannt war. Auch Lex Gagliborg wusste vielleicht nichts davon, dann würde sich die Postkarte als Blindgänger erweisen. Aber mehr durfte ich mir nicht erlauben. Shapiro rief ich nicht an. Gramer war nicht besonders gesprächig. Ich verbrachte den halben Tag am Swimmingpool und meine zweite Person verhielt sich, seit ich mich mit ihr verständigt hatte, völlig ruhig. Nur am Abend, vor dem Einschlafen, wechselte ich ein paar Sätze mit ihr. Zu spät kam mir in den Sinn, dass ich Lex besser die Karte mit dem Papagei hätte schicken sollen, aber nun war die Eule fort und ich musste seine Initiative abwarten. 3 Tage vergingen, ohne dass etwas geschah. Alles in allem fühlte ich mich wohl, zumal ich mich mit mir selber inzwischen glänzend verstand. Der Kontakt. Es wurde Ende August, und wenn ich abends die Schreibtischlampe anknipste, musste ich das Fenster vor den Nachtfaltern verschließen. Ich habe ein eher von Abneigung geprägtes Verhältnis gegen Insekten, Marienkäfer ausgenommen. Schmetterlinge versetzen mich nicht in Entzücken, aber ich kann sie ertragen, während Nachtfalter mich zur Panik treiben. Ich weiß selber nicht, warum. Ausgerechnet in diesem August schwärmten und flatterten sie in Massen vor meinen Zimmerfenstern. Einige waren so groß, dass es einen dumpfen Laut gab, wenn sie gegen das Glas stießen. Da mir allein ihr Anblick unangenehm ist, wollte ich eben die Vorhänge zuziehen, als ich ein scharfes, deutliches Klopfen vernahm, als schlüge jemand mit einem Metallstab an die Scheibe. Mit der Lampe in der Hand trat ich zum Fenster. Unter den durcheinander schwirrenden Faltern erblickte ich ein Exemplar, das größer als die anderen und ganz schwarz war, dennoch aber das Licht reflektierte. Es flog ein Stück zurück und stieß wieder gegen das Fenster, dass ich den Rahmen erzittern fühlte. Statt des Kopfes hatte dieser Falter etwas wie einen kleinen Schnabel. Wie gebannt stand ich da und starrte ihn an. Denn er schlug nicht planlos, sondern in regelmäßigen Abständen an die Scheibe, immer dreimal. Dann nahm er neuen Anlauf und klopfte wieder dreimal. Drei Punkte, Pause. Drei Punkte, Pause. Im Morse-Alphabet bedeutet das den Buchstaben S. Ich muss gestehen, dass ich davor zurückschreckte, das Fenster zu öffnen. Ich ahnte zwar dunkel, dass dies kein lebendiges Geschöpf war, fürchtete aber, zugleich mit ihm einen ganzen Schwarm der zappelnden Nachtfalter einzulassen. Schließlich überwand ich mich und öffnete einen Spalt breit. Das Insekt schwirrte herein. Ich schlug das Fenster zu und suchte den Besucher mit den Augen. Er saß auf den Papieren, von denen mein Schreibtisch übersät war, hatte keine Flügel und glich in keiner Weise einem Nachtfalter oder überhaupt einem Insekt, sondern eher einer schwarz glänzenden Olive. Unwillkürlich fuhr ich zurück, als das Ding aufflog und zirpend einen halben Meter über dem Schreibtisch hängen blieb. Da es nicht aus einer Puppe ausgekrochen war, erregte es aber auch nicht länger meinen Widerwillen. Die Lampe in der linken haltend, griff ich mit der rechten zu. Die Olive ließ sich anfassen. Sie war hart, aus Metall oder Plastik. Ich achtete genauer auf ihr Zirpen. Drei Punkte, drei Striche, drei Punkte. Ich legte sie ans Ohr und vernahm eine menschliche Stimme. Schwach und fern, aber deutlich. Hier, Eule. Hier, Eule, bitte melden. Ich steckte die Olive ins Ohr und kam sofort auf die richtige Antwort. Hier, Maus, ich höre. Guten Abend. Sei gegrüßt, gab ich zurück. Zog, da es nach einem längeren Gespräch aussah, die Fenstervorhänge zu und drehte noch einmal den Schlüssel im Schloss herum. Mittlerweile hatte ich Lex auch an der Stimme erkannt.